Lektion 6, Übung HA. Herr Kantner, ich hätte morgen gern den Firmenwagen. Also, Sie hätten gern den Firmenwagen. Herr Rebholz, brauchen Sie den Wagen wirklich? Ja, Herr Kantner, ich brauche den Wagen. Ich habe um 10 Uhr einen Präsentationstermin in Göttingen. Wollen Sie nicht lieber den Zug nehmen? Das geht leider nicht. Aber Sie können doch den ICE um 7.30 Uhr nehmen. Dann sind Sie um 8.50 Uhr in Göttingen. Ja, aber ich möchte um 8.30 Uhr bei Firma Sanofit sein. Ich will dort die Bürola präsentieren. Ach so, dann können Sie den Firmenwagen natürlich haben.